Und sie haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wat, noch Suwa, noch Jagut, Jauk und Nasr.